Sie war jung und so schön und ich hab sie heiß geküsst. Nie zuvor hat mein Herz so gefühlt, was Liebe ist. Und bei Nacht ganz allein sag im Traum ich zu ihr, du bist schön und ich seh mich nach dir. Blume von Tahiti, lass das Weinen sein. Länger als die Rosen blühen, bist du nicht allein. Blume von Tahiti, bist mein ganzes Glück. Und die Zeit ist nicht mehr weit, dann komm ich zurück. Du bist jung und ich hab immer nur an dich gedacht, an dein Haar, schön und wild, blau und schwarz, so wie die Nacht. Und dein Mund leuchtet rot wie ein Strauß Orchideen. Du bist jung und die Nacht ist so schön. Blume von Tahiti, lass das Weinen sein. Länger als die Rosen blühen, bist du nicht allein. Blume von Tahiti, bist mein ganzes Glück.